Der Visionär. Wir tragen die Fackel durch die Dunkelheit. Aus der Reihe Persönlichkeiten stellen wir euch heute Kaiser Wilhelm II. Von Houston Stuart Chamberlain vor. Alfred Rosenberg sagte über diesen: Houston Stuart Chamberlain hebt als Engländer die schönsten Schätze germanischen Seelentums aus verborgenen Tiefen ans Licht. Kaiser Wilhelm II. Zitat: Ich rief im Stillen mir das Vergangene zurück, um, nach meiner Art, daran das Gegenwärtige zu prüfen und das Künftige daraus zu schließen oder doch wenigstens zu ahnen. Goethe. Betrachten wir die geschichtliche Stellung Kaiser Wilhelms II., so ist die große mittlere Tatsache diese: Er ist überhaupt der erste deutsche Kaiser. Er ist es historisch und er ist es, weil er weiß, dass er es ist. Wohl hat es während 450 Jahren von der Krönung Karls des Großen bis zum Tode Friedrichs II. Mit Unterbrechungen in Deutschland wahre Kaiser gegeben, doch römische, nicht deutsche. In Karls des Großen offizieller Titulatur hinkt ganz bescheiden nach et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum, durch Gottes Barmherzigkeit auch König der Franken und Langobarden. Kaiser ist er aber als Romanum Gubernans Imperium, also der das Römische Reich steuert. Die Römer sind es, die ihn zum Kaiser ausrufen, und von Byzanz erbittet er die Bestätigung seiner Kaiserwürde. Der Begriff des Deutschen ist hier ohne jeden Belang. Wir begehen also nicht bloß einen historischen Schnitzer, indem wir Barbarossa statt des großen zweiten Friedrich im Kiffhäuser harren lassen, sondern diese ganze Vorstellung eines wieder ins Leben gerufenen, früher schon dagewesenen Deutschen Reiches ist grundfalsch und verhindert das Verständnis der Gegenwart. Freilich spukt schon früh bei den Schriftstellern ein Rex Teutonicorum, ein deutscher König. Doch rechtlich und urkundlich wird ein derartiger Begriff erst im Augenblick anerkannt, Ferdinand I., als jenes Geschlecht den Thron bestiegen hatte, welches durch die geografische Lage seiner Länder und die Zusammenstellung seiner Völkerschaften nicht berufen sein konnte, die wirkende Kraft zur Bildung eines echten deutschen Reiches abzugeben. Ein wirkliches deutsches Reich gibt es erst seit 1871. Kaiser Wilhelm I. aber hat sich zur Annahme der Kaiserwürde förmlich zwingen lassen, und zwar nicht aus Demut oder Rücksicht, sondern weil, wie Bismarck bezeugt, er mehr die Macht und Größe Preußens als die verfassungsmäßige Einheit Deutschlands im Auge hatte. Auch bei dem nachmaligen Kaiser Friedrich fand Bismarck nur ein bedingtes Verständnis für die Idee eines echten deutschen Kaisertums. Dagegen erfüllte das Bewusstsein seiner einstigen Kaiserwürde Wilhelm II. Von Kindesbeinen an. Für die geistige Entwicklung einer in einem entscheidenden historischen Augenblicke wirkenden Persönlichkeit ist es nun von ausschlaggebender Bedeutung, in welchem Verhältnis die fortlaufende Bewegung der politischen Ereignisse zu den fortlaufenden Phasen des Lebensalters dieser Persönlichkeit steht. In diesem Falle ist das Verhältnis ein äußerst günstiges. Nicht allein hat der jetzt regierende Monarch gegen keinen Nachbarn das Schwert gezogen und erblickt ihn darum selbst der Feind schuldlos, blutlos. Dies ist doch mehr ein äußeres, wenn auch nicht unwichtiges Moment. Nein, die letzten Etappen in der Entwicklung des neuen Reiches hat er selber miterlebt. Hat er auch nicht gefochten, er war doch schon 7 Jahre alt, als der innere Feind des im Entstehen begriffenen Deutschlands aufs Haupt geschlagen wurde. Und als 11-jähriger Knabe hatte er es erlebt, wie sein Vater, sein Großvater, seine ganze Familie und mit ihr alle wehrbaren Männer Deutschlands gegen den äußeren Feind in den Krieg zogen und hat mit eigenen Augen ihre ruhmgekrönte Heimkehr erblickt. Das Werden des Reiches ist ihm also ein persönliches Erlebnis, nicht eine vom Lehrer vermittelte Chronik. Und das ist ein kostbarer Besitz. Nichts kann geeigneter sein, einen zum Überschwänglichen geneigten Charakter zu zügeln und zu festigen, als das Erlebnis großer Ereignisse. Denn diese fasst er dann mit derselben eingeborenen Leidenschaftlichkeit auf und sie wirken richtunggebend auf sein ganzes Leben. Ich kann behaupten, ich weiß es aus Erfahrung. Denn als der große Krieg ausbrach, war ich in Ems, ein Knabe, nur wenig älter als Prinz Wilhelm. Und sollte ich 100 Jahre alt werden, nie werde ich die Abfahrt des Königs nach Berlin vergessen. Begeisterung, wilde Freude und Zorn wechselten in den Blicken und den Stimmen der dem Fürsten unaufhörlich zujubelnden Menge. Er aber, sonst so wohlwollend, stand regungslos am offenen Fenster des Eisenbahnwaggons, die edlen Züge wie versteinert in dem Ausdruck des furchtbaren, heiligen Ernstes. Und es lag in dem Auge eine solche Tiefe der Trauer, ein so tragisches Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dass sich mir die Kehle zuschnürte und ich dem hohen Herrn wohl die Hand hätte küssen mögen, doch ein Hoch hervorzubringen unfähig gewesen wäre. Das ganze Geschlecht der Hohenzollern rief dieser eine Blick aus der Vergangenheit hervor, der in schlichter Soldatengestalt dastand, mehr als ein einzelner Mann. Er war die Verkörperung eines Geschlechtes. Ich erfuhr, was es bedeutet, König zu sein. Der Blick schien von weit her über Jahrhunderte von Not und Kampf und Sorge zu kommen. Und er schaute weit, weit hinaus, unbeirrt, doch nicht jubelnd, sondern als sähe er Kampf über Kampf sich auftürmen. Wer als Erbe diesen Mann am Werke gesehen hat, wird niemals leichten Herzens sich auf Abenteuer einlassen. Zugleich aber mit diesem kostbaren Schatz der Erfahrung besitzt der jetzige Kaiser etwas, was nur sehr wohlwollende Vorsehung damit verknüpfen konnte, nämlich die Gunst, jung auf den Thron gekommen zu sein. Wilhelm I. und auch Bismarck sind beide Vollender. Für beide ist es charakteristisch, dass sie in ein Gebäude, an dem schon Geschlechter gebaut, den Schlussstein einfügen. Wilhelm I. vollendet die spezifisch preußische Mission des Hauses Hohenzollern. Bismarck vollendet, eigenwillig, selbstherrlich, titanenhaft, das, was Generationen der besten Deutschen nicht nur ersehnt, sondern auch vorerstritten und gegründet haben. Jetzt galt es aber ein neues, das zum ersten Mal in der Geschichte fest geeinte Reich der Deutschen musste nun wissen, was es mit der neuen Macht beginnen wollte. Jede Blüte birgt Samen, jede Erfüllung trägt Keime neuen Lebens. Jeder Zuwachs an Kraft bedeutet einen Zuwachs an Pflichten. Zurückblickend auf die glorreiche Reihe seiner Ahnen musste der gekrönte Gewalthaber erkennen, jetzt habe die kreisende Zeit, indem sie sein Haus immer höher emporhob, eine Lage geschaffen, analog derjenigen, in welcher der große Kurfürst die Regierung übernahm. Analog nämlich, insofern es jetzt gilt, durch eine Vereinigung von kühner, hochfliegender, fantasiemächtiger Erfassung der in einem Übergangszustand befindlichen Weltlage, verbunden mit einer leidenschaftslosen diplomatischen Interessenpolitik, den Gegnern und den höchst unzuverlässigen Freunden zum Trotz, die Grundlage zu einem neuen, erweiterten Deutschland zu legen. Und hier wie dort konnte eine derartige Aufgabe nur von einem Mann in Angriff genommen werden, der in der Fülle der Jugend sie übernahm. Das Wort vom neuen Kurs ist ein weltgeschichtlich viel tieferes, als die Zeitgenossen ahnen. Es bezeichnet einen historischen Wendepunkt. Und wurde es auch, wie alle solche Worte, halb unbewusst gesprochen, so bildet es doch keine zufällige Wendung. In einer seiner letzten Reden rief der Kaiser aus: »Blicken wir um uns her! Wie hat seit einigen Jahren die Welt ihr Antlitz verändert? Alte Weltreiche vergehen und neue sind im Entstehen begriffen.« Dieser Mann weiß genau, um was es sich handelt. Und mit dem schöpferischen Ungestüm jugendlicher Furchtlosigkeit hat er die Aufgabe erfasst und glaubt fest, wie es in einer vor 10 Jahren gehaltenen Rede heißt, dass es den Deutschen gelingen wird, diese Nebel und dunklen Stunden zu überwinden und bei kräftigem Vorwärtsstreben ihr Ziel zu erreichen. Doch ist bei ihm dieses Bewusstsein ein so lebendiges, dass zu der Zuversicht sich auch Sorge gesellt. Denn der durchschnittliche deutsche Adelsprotz und Bierphilister sonnt sich in der neuen Herrlichkeit des Reiches und glaubt alles erfüllt. Er ahnt nicht, dass die schwerste Arbeit jetzt beginnt, dass es jetzt gilt, erhabeneren Idealen mit Aufopferung und eisernem Willen nachzustreben. Anstatt das gemeinsame Werk zu fördern, steht er hemmend im Wege, so dass dieser hellblickende Kaiser, dessen Augen in so charakteristischer Weise zwischen schwärmerischer Entrücktheit und kaltem, hartem Willensgebot wechseln, vor kurzem klagen musste: Mit tiefster Sorge habe ich beobachten müssen, wie langsame Fortschritte das Interesse und das politische Verständnis für große weltbewegende Fragen unter den Deutschen macht. Ich habe nicht die billige Rolle eines Propheten zu übernehmen, doch steigert sich meine Zuversicht, wenn ich diesen Mann im Laufe einer schon 12-jährigen Regierung, gefesselt durch das allgemeine Wahlrecht derjenigen, welche nicht auf weltüberschauendem Gipfel stehen, dennoch alle Haupterfordernisse, wie sie sich aus dem Bewusstsein des neu zu Schaffenden ergeben, unverrückt im Auge behalten und mit großem Geschicke in günstigen Konjunkturen immer wieder vorbringen und nach Möglichkeit durchsetzen sehe. Nur mit aphoristischer Kürze kann ich das Gemeinte hier andeuten. Ich wähle 2 Punkte: nach außen die Seemacht, nach innen die Sprache. Ob die kleinen Nationen von der Weltkarte verschwinden werden, darf man billig bezweifeln. Doch de facto, wenn auch nicht de jure, sind sie bereits den Großen unterworfen. Und zwar infolge eines schon Jahrhunderte währenden, wirtschaftlich bedingten, unentrinnbaren Entwicklungsprinzips. Und aus demselben Prinzip entnehmen wir die unbezweifelbare Tatsache, dass die 4 oder 5 Großmächte nur unter der einen Bedingung groß bleiben können, dass sie größer werden. Nie war der Kehrreim »Mein Vaterland muss größer sein« für die Deutschen zeitgemäßer als heute. 250 Jahre trennen uns vom großen Kurfürsten. Dass Deutschland nicht zu irgendeiner Art Österreich, sondern zu einer festgeschlossenen Nation wurde, verdankt die Welt in erster Reihe dem gewaltigen Seherblick dieses Mannes, sodann seiner Tatkraft und der seiner Nachfolger. Wenn aber das neue Deutsche Reich innerhalb der nun folgenden 250 Jahre nicht zu einer weit ausgedehnten Weltmacht heranwächst, und dies hängt nur und allein von seinem Willen ab, so schwindet es infolge der relativen Abnahme aus der Reihe der Großmächte. Und sein Überschuss an Bevölkerung sowie der größte Teil seiner unvergleichlichen geistigen und moralischen Leistungsfähigkeit dient der Größe anderer Völker. Millionen von Deutschen sind dem Vaterlande schon im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren gegangen. Von dem großen Kurfürsten dürfte es feststehen, dass er kein Jahr zu früh auftrat. Die Lage war eine so verzweifelte, dass der eine Mann sie nicht mehr retten konnte und es ohne das Genie seines Urenkels für Preußen und Deutschland schon zu spät gewesen wäre. Von Wilhelm II. Wird man einst Ähnliches sagen. Der Blindeste muss doch einsehen, wenn er nur einen Augenblick aus dem eng umzirkten Interessenkreise seines Heute und Morgen aufzublicken vermag, dass in dem Wettbewerb um Kolonien nicht eine Stunde mehr zu versäumen ist und dass dieser Kaiser vom ersten Tage seiner Regierung an die fortschreitende Ausbildung der Flotte als ein Hauptziel erkannt, dass er die technische Ausbildung auf diesem Felde sich persönlich angeeignet und somit als Sachkundiger eine Idee des großen Kurfürsten, die so lange hatte ruhen müssen, wieder aufgenommen hat. Das bedeutet so ungeheuer viel dass jeder einsichtige Mann billig über manches andere hinwegblicken sollte, was ihm an den Anschauungen des Kaisers nicht behagen mag. Ohne Flotte lässt sich gar nichts machen. Mit einer großen Flotte ausgerüstet, betritt Deutschland die Bahn, welche Cromwell England eröffnete, und kann und muss resolut darauf lossteuern, die erste Macht der Welt zu werden. Es hat die moralische Berechtigung dazu und daher auch die Pflicht. Und zwar sind Eroberungen mit Waffengewalt durchaus nicht das Ausschlaggebende. Ist erst die Macht da, so stellt sich schon der Besitz ein. Die Geschichte der englischen Kolonialbesitzungen bezeugt es. Und ausschlaggebend, auch für den materiellen Vorteil, ist nicht so sehr der tatsächliche Besitz, wie jene moralische Wertung, die auf Macht beruht und die vor allem in der Sprache sich kundtut. Man betrachte nur die Fortschritte der deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten seit dem Krieg von 1870. Dies ist nun der innere Kernpunkt jener nach außen gerichteten Politik, die Sprache. Hierbei handelt es sich um etwas noch Größeres als das Deutsche Reich. Es handelt sich um den deutschen Geist. Denn kämen lediglich wirtschaftliche Fragen in Betracht, so könnte man sagen, es sei gleichgültig, ob der Krefelder Fabrikant und der Hamburger Reeder mit einem Chinesen oder mit einem Engländer handelt. Und ob der betreffende chinesische oder englisch redende Korrespondent deutscher Herkunft ist oder nicht. Von Völkern kann man aber wie von Individuen behaupten, sie leben nicht, um zu essen, sondern sie essen, um zu leben. Das nationale Leben ist nichts und gewiss keiner Flotte wert, wenn wir ihm nicht einen Inhalt geben, und die Form dieses Inhalts ist unzertrennlich an die Sprache geknüpft. Wer aber Form sagt, sagt viel. Form und Stoff lassen sich nicht scheiden. Eine Sprache kann dem Geist Flügel geben und dadurch den Inhalt des Lebens zu einem herrlichen gestalten. Dagegen kann der Verlust einer Sprache dem Geist die Flügel ausreißen und ihn fortan unfähig machen, die Gedanken zu denken, für die er seinem Wesen nach bestimmt war. Und keine Überzeugung hege ich fester und heiliger als die, dass die höhere Kultur der Menschheit an die Verbreitung der deutschen Sprache geknüpft ist. Ich sage das als ein Engländer, der seine Muttersprache innig liebt und der sich von einem Jakob Grimm über die Unvergleichlichkeit mancher ihrer Eigenschaften hat belehren lassen. Die englische Sprache ist aber eine Sprache der Extreme, Ekstase oder Geschäft. Sie ist nicht die Sprache der Wissenschaft und nicht die Sprache der Philosophie. In ihr führt jetzt kein Weg weiter zu neuer Kenntnis und neuer Erkenntnis. Nun wurde aber vor 4 Jahrhunderten die deutsche Sprache von 2,5-mal so viel Menschen wie die englische gesprochen. Heute, infolge der Weltstellung der alles an sich reißenden, mit sich amalgamierenden Angelsachsen, verhält sich die Verbreitung der deutschen Sprache zur Verbreitung der englischen wie 2:3 und in nur 100 Jahren, wenn es so weiterginge, wie 1:3. Außerdem hat schon jetzt die russische Sprache die deutsche fast überflügelt. Das ist für die europäische Kultur und namentlich für die Zukunft der edelsten germanischen Menschheit ein unermessliches Unglück. Jener erhabene Deutsche, Richard Wagner, sprach ein großes Wort, als er sagte, die Deutschen seien zu Veredlern der Welt bestimmt. Diese veredelnde Mission ist an ihre Sprache gebunden, denn nicht die deutsche Industrie und der deutsche Landbau, sondern die deutsche Organisation des Staates, die deutsche Wissenschaft, die deutsche Philosophie, die deutsche Kunst und, so Gott will, die deutsche Religion sind es, welche die Welt veredeln können und sollen. Und darum, wer diese Sprache verbreiten hilft, ist mein Mann. Mag er es anfangen, wie er will, und mag er selbst die Gegner über die Klinge springen lassen. Nur ein Kaiser, der diese Aufgabe erfasst, ist ein echter Kaiser der Deutschen. Das alles sind bloß hastige Andeutungen eines Themas, über das man ganze Bücher schreiben müsste, und zwar mit Herzblut, nicht mit Tinte. Sie genügen aber, damit man zu dem Manne Vertrauen fasst, der kaum 2 Jahre auf dem Thron saß, als er eine durchgreifende Reform des deutschen Schulwesens anregte. Und zwar mit dem einen bestimmten Zweck, fortan die deutsche Sprache beim Unterricht Mittelpunkt sein zu lassen. Wir sollen Deutsche erziehen und nicht Griechen und Römer, rief der Kaiser bei dieser Gelegenheit aus. Dass er hier wie bei der Flotte nur langsam durchdringt, daran ist schuld, dass er nicht verstanden wird. Wahrlich, es ist ein tragisches Schicksal, heutzutage ein weitblickender Monarch zu sein. Den schattenhaft verwehenden Gestaltungen des Tages entrückt, überblickt er ferne Zusammenhänge. Das Herz ist voller Gaben, die Hand wäre tatenmächtig. Er hat alles, nur nicht die nötige Gewalt. Dennoch brauche ich nicht erst statistisch nachzuweisen, wie viel der Kaiser trotz aller Philologen und Parlamentarier durch die ganze Richtung seiner Politik für die Verbreitung der deutschen Sprache schon geleistet hat. Es liegt mir ferne, in diesen kurzen Zeilen eine Panegyrik schreiben zu wollen. Ich stehe aber selber, wenn auch kein Kaiser, abseits von der rauschenden, staubaufwirbelnden Menge, dort, wo ich die Gipfel besser als die Heerstraße überblicke. Und wenn ich auch die fast leidenschaftliche Opposition begreife, die sich so vielfach Luft macht, ich muss gestehen, ich sympathisiere mehr mit dem Kaiser als mit seinen Widersachern. Mit Goethe bekenne ich, mein Gemüt neigt zur Ehrerbietung. Ich glaube nicht an Gottes Gnadentum, ich glaube aber an die zwingende Macht eines großen Geschlechtes, welche den Ohnmächtigen stützt und den Mächtigen hebt und welche vor allem dem Individuum eine überindividuelle Folgerichtigkeit und dadurch ganz besondere Fähigkeiten verleiht. Und ich meine, was man zunächst von einem Kaiser zu fordern oder zu erhoffen hat, ist, dass er ein guter Kaiser sei. Dieser ist noch mehr. Er ist ein sehr bedeutender. Und das kann ich behaupten, ohne in den Snobismus der Anbetung noch in die Rohheit der Anflegelei zu verfallen. Dass es über eine so fesselnde und zugleich so gewaltsam zum Widerspruch reizende Persönlichkeit noch viel zu sagen gäbe, bedarf keiner Versicherung. Ich habe aber heute nur den Kaiser im Menschen, nicht den Menschen im Kaiser in Betracht ziehen wollen. Und so möchte ich mit einem Hinweis auf jenen Punkt schließen, wo Kaiser und Mensch ineinander übergehen. Die Religion. Des Kaisers anachronistische Rechtgläubigkeit wird viel kritisiert. Ich teile sie nicht. Ich halte sie aber für eine Grundfeste zugleich seiner Persönlichkeit und seiner monarchischen Kraft. Ist es auch nur die Richtung des Gemütes, nicht die Gestalt des Credos, welche von Wichtigkeit ist? Des Kaisers naiv-kirchliche Religion wird doch den Millionen des Volkes zugänglicher sein als Goethes Religion der Ehrfurcht vor sich selbst und als Kants und Schillers nahe verwandte Religion der sittlichen Autonomie. Und Wilhelm II. Weiß, dass ein Volk und ein König ohne Religion nichts wahrhaft Großes vollbringen können. Auch hierin bewährt er sich als ein geborener, echter Kaiser. Die Regierung Wilhelms II. Trägt den Charakter eines aufgehenden neuen Morgens. Der Veteran des vergangenen, glorreichen Tages begreift nicht dessen Berechtigung. Er kann ihm keinen Geschmack abgewinnen. Der Zukunftsschwärmer, die mehr oder weniger blonde Bestie der Dämmerung, begreift dagegen nicht, dass das Heute im Gestern wurzeln und dass jede Gegenwart in wesentlichen Dingen eine Wiederholung der Vergangenheit sein muss, weil die Lebensgesetze dieselben bleiben. Uns fehlt die Unmittelbarkeit, die Unbefangenheit der Anschauung. Die Abendstimmung, um nicht zu sagen die Nachtstimmung, waltet vor. Die Eule ist unser Spiritus familiaris. Und während die junge Zeit auf feurigem Rosse dem neuen Morgen entgegenbraust, kauern wir brütend am Boden, schaufeln alte Schädel heraus, verpesten die Luft mit modrigen Literaturen und schwüler, dekadenter Kunst, theoretisieren über das, was war, und ruhen nicht, bis wir die lebendige Gestalt dessen, was ist, des gottähnlichen, zeugenden, gegenwärtigen Menschen zur wandelnden Mumie des verneinenden Kritikers verdörrt haben. Stets jedoch hat der Tag die Nacht, Siegfried den Wurm besiegt. Auch bei uns soll es anders werden. Und indessen sitzt schon auf dem neuen Throne des Reiches der Zukunft ein Mann, dessen Wesen in dem Spruche zusammengefasst werden kann. Im Anfang war die Tat. Wir verabschieden uns für heute. Und auf, deutsches Volk! Erwache!